Warum heißt die Kirche einig? Die wahre Kirche heißt einig, weil ihre Kinder alle Zeit und überall miteinander vereinigt sind im selben Glauben, im selben Kult, in denselben Geboten, in der Teilnahme an denselben Sakramenten und unter demselben sichtbaren Oberhaupt, dem römischen obersten Hirten. Das muss man immer ausklammern, wenn es vom Papst und von den Hirten die Rede ist, was die gewisse Traditionalisten heute meinen, es bräuchte unbedingt einen aktuellen Papst, aktuelle Bischöfe, sonst wäre die Kirche hinüber, sonst wäre die Kirche hin. Aber das ist, wie gesagt, das ist das Besondere an der heutigen Lage der Kirche, dass es eben keinen Papst, keinen wahrhaft katholischen Papst und keine Jurisdiktionsbischöfe gibt und trotzdem die Kirche weiter besteht, was sich nie jemand hätte vorstellen können. Man hat immer angenommen, dass es immer plus minus einen Papst geben wird, aus gewissen Zeiten der natürlichen Sedevakanz. Wenn kein Papst gerade gewählt werden kann oder bis er eben mit einer bestimmt ist, aber nicht für mehrere Jahrzehnte. Und es wurde, ist der Fall aber tatsächlich eingetreten, nach Pius dem 12. beziehungsweise spätestens mit dem Montini, nachdem wo man die Vakanz der Autorität festmachen kann und will, also spätestens mit Ende vom Zweiten Vatikanum jedenfalls, wissen wir, dass es keinen wahren katholischen Papst gibt, wenn wir noch drüber zu reden haben. Jedenfalls, warum heißt die Kirche einig? Worin besteht das erste, wichtigste Kennzeichen, wie es in der Frage 155 dann geheißen hat, durch die sich die wahre Kirche, die Jesus Christus gestiftet hat, von den von Menschen gestifteten Sekten, die sie christlich nennen, leicht unterschieden werden kann. Das erste davon ist eben, dass sie einig ist, Unam Sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam. Also die Einheit besteht darin, weil die Kinder der Kirche alle Zeit und überall miteinander vereinigt sind, im selben Glauben, im selben Kult, in denselben Geboten, in der Teilnahme an denselben Sakramenten und unter demselben sichtbaren Oberhaupt, dem römischen obersten Hirten, so es einen gibt. Also schon über 250 Mal nicht der Fall war in der Kirchengeschichte, je nachdem, wenn ein Papst gestorben ist, momentan gewisse Zeit, Tage, Woche, Monate, manchmal über ein Jahr lang, bis drei Jahre lang, kein sichtbares Oberhaupt, keinen römischen obersten Hirten gegeben. Da hat trotzdem nie auch noch jemand behauptet, dass die Kirche deswegen irgendwie damals nicht existiert hätte oder so. Jedenfalls, die Einheit besteht in der Einheit des Glaubens, hier wieder das erste, an erster Stelle das Wichtigste, von dem alles andere abhängt. Derselbe Kult, derselbe Gottesdienst, der eben durch Jesus Christus, durch die Apostel vorgeschrieben worden ist. Dieselben Gebote, das Gesetz, die wesentlichen Vorschriften und Gesetze sind dieselben für alle, auch wenn es dann in verschiedenen Teilen der Kirche und zu verschiedenen Zeiten sehr große Unterschiede und Abweichungen gegeben hat, aber das Wesentliche, die 10 Gebote und die wesentlichen Kirchengebote, allgemeine Disziplin, waren immer dieselben, auch wenn sie oft nicht angehalten worden sind. Zum Beispiel der Klerikerzölibat hat sich erst sehr langsam durchgesetzt in sehr vielen Gegenden der Welt. Ja. Rauf und runter gegangen und in manchen Teilen der Kirche gibt es ihn nicht, so wie in der lateinischen Kirche. Aber gut, das sind legitime Unterschiede. Aber im Großen und Ganzen folgen alle denselben Geboten, nämlich dem, was Jesus Christus vorgeschrieben hat, gepredigt hat. Die Teilnahme an denselben Sakramenten, auch da in den sakramentalen Riten, gibt es ja sehr, sehr große Unterschiede. Wenn man die lateinische Messe betrachtet, im Gegensatz zu den östlichen Riten oder anderen katholischen Riten, gibt es eben sehr augenfällige Unterschiede, aber die Sakramente sind dieselben, sind überall dieselben sieben Sakramente. Sakramentalen Riten können dann sehr unterschiedlich sein. Und das Oberhaupt, das sichtbare Oberhaupt, gibt es auch nur einen, in dem die Kirche normalerweise ihre Einheit findet, der das alles, das, was vorher kommt, auch garantiert. Das ist die wichtigste Aufgabe von den Hirten der Kirche. Das ist der wahre Glauben, den Kult, die Gebote, die Sakramente und so weiter sicherstellen und garantieren.